We'll continue with the series on the five purposes that God has for us. Wir machen weiter mit der Serie über diese fünf Zwecke oder Absichten, die Gott für unser Leben hat. We're following the book, The Purpose-Driven Life. Und zwar gehen wir dabei dem Buch nach, Leben mit Vision. By Rick Warren. Von Rick Warren. It's a book that's absolutely worth buying. Das ist ein Buch, das es absolut wert ist, gekauft zu werden. It's divided into 40 days. Und zwar ist das aufgeteilt auf 40 Tage. And next slide. Und die nächste Folie. As a review, day one. Also nur um den Rückblick, Tag 1. We were born by his purpose and for his purpose. Wir wurden durch seine Absicht geboren und für seine Absicht. This just needs to become part of our DNA as we are thinking. Das muss Teil unserer DNA und unseres Denkens sein. We are you are not an accident. God made you for a reason. Du bist kein Zufall, Gott hat dich aus einem bestimmten Grund geschaffen. Day 2. Tag 2. Skipping to day 8. Springen wir zu Tag 8. You were planned for God's pleasure. Du wurdest geplant für Gottes Freude. And this next principle is so powerful. Dieses nächste Prinzip ist so kraftvoll. If you keep this in your hand, wenn du das in deinen Händen behältst, keep it in your pocket the rest of your life, you will go a long way. Und es dir in deine Tasche für den Rest deines Lebens steckst, dann wirst du einen weiten Weg zurücklegen können. Anything that you do that brings pleasure to God is an act of worship. Alles, was du machst, um Gott Freude zu bringen, ist eine Tat der Anbetung. If you raise your children, wenn du deine Kinder erziehst, in a way that pleases God, auf eine Art und Weise, die Gott gefällt, you are worshiping. Dann betest du an. If you are a businessman, wenn du ein Geschäftsmann bist, and you work, und du arbeitest, the way it pleases God, you do business the way it pleases God, oder du machst deine Geschäfte auf eine Art und Weise, die Gott gefällt, which is not so easy in this day and age, die in dieser Zeit jetzt nicht so einfach ist, it's an act of worship. Und es ist auch eine Tat der Anbetung. You can take this in every area of life. Du kannst das in jedem Bereich deines Lebens anwenden. So releasing. Und das ist so befreiend. Okay, go to day 11, next slide. Nächste Folie, Tag 11. Being a best friend of God. Der beste Freund Gottes zu sein. God doesn't expect us to be perfect. Gott erwartet nicht von uns, dass wir vollkommen sind. Everybody say, alle machen, thank God, huh? Gott sei Dank. Ooh, it feels good. Das fühlt sich he gut does an. Not expect us to be perfect. He doesn't even want it. Er erwartet nicht von uns, dass wir perfekt sind. Er will es nicht einmal. He does insist on complete honesty. Aber er besteht auf vollkommener Ehrlichkeit. About our faults. Über unsere Fehler. And our feelings. Und unsere Gefühle. Okay, next slide. Nächste Folie. Day 18. Tag 18. This is today's message. Das ist die Botschaft für heute. We're going into the second purpose now. Wir kommen jetzt in diese zweite Absicht. Experiencing life together. Das Leben miteinander zu erfahren. The Bible calls this shared experience fellowship. Die Bibel nennt diese geteilte Erfahrung Gemeinschaft. Doing life together is fellowship. Das Leben gemeinsam zu verbringen bedeutet Gemeinschaft. Let's go to 1 John 1. Gehen zu 1. Johannes 1,3. John writes, what we have seen and heard. Johannes schreibt, was wir gesehen und gehört haben. That means what we have experienced. Das bedeutet, was wir erfahren haben. We proclaim to you also, so that you too may have fellowship, that is a shared experience with us. Verkündigen wir euch, auf dass ihr auch mit uns Gemeinschaft habet. Und zwar ist unsere Gemeinschaft. Und das ist unsere Gemeinschaft. And indeed, our fellowship, that is our shared experience, is with the Father and with his Son Jesus Christ. Und zwar ist unsere Gemeinschaft, also die wir erfahren mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. So we've had an experience with Jesus. Also wir hatten eine Erfahrung mit Jesus. And we proclaim that to you. Und wir verkündigen euch das. You can have the same experience. Ihr könnt dieselbe Erfahrung machen. When I first got saved, als ich zuerst gerettet wurde, 1976 in September, 1967 im September. I didn't know anybody. Habe ich niemanden gekannt. The little group in the university. Außer dieser ganz kleinen Gruppe auf der Universität. That I never saw during the week. Die ich unter der Woche nie gesehen habe. I didn't know any other born again Christian. Ich habe keinen weiteren wiedergeborenen Christen gekannt. There was none in my family. Niemanden aus meiner Familie. There was none of my friends. Nie, es war keiner unter meinen Freunden. I never heard the term. Ich habe noch nie diesen Terminus gehört. All by myself. Ich war ganz allein. Then 5 months later, dann 5 Monate später, I was invited to a Bible study. Wurde ich zu einer Bibelrunde eingeladen. I didn't want to go. Ich wollte nicht gehen, because I thought it would be ultimately boring. Weil ich gedacht habe, es wird ganz sicher irrsinnig langweilig. But then the person said, there's 1,000 girls there. Und dann hat die Person aber gesagt, hey, aber da gibt's 1,000 junge Frauen. And I said, okay. Ich habe gesagt, okay. And when I got there, als ich dorthin gekommen bin, I met Mary. Habe ich Mary getroffen. And I was amazed. Und ich war erstaunt, that they all had the same experience that I had. Dass sie alle dieselbe Erfahrung wie ich gemacht haben. I literally thought I was one of the very few people in America who had this experience. Ich habe bis dahin wirklich gedacht, dass ich einer der ganz wenigen Menschen in Amerika bin, die diese Erfahrung gemacht haben, weil ich niemanden gekannt habe. And suddenly there was fellowship. Und plötzlich war da Gemeinschaft. As I talked to people, young people. Als ich mit jungen Menschen geredet habe. You had this too? Dir ist das auch passiert? Jesus too? Du hast auch Jesus He's getroffen. In your life too? Er ist auch in deinem Leben. Oh my goodness, this is where I belong. Meine Güte, da gehöre ich wow. hin. Fellowship. Gemeinschaft. A shared experience. Eine geteilte Erfahrung about Jesus. Über Jesus. And first, the book of First John. Und das Buch 1. Johannes talks about the theme is basically a real experience with God. Da ist das Thema eben die wahre Erfahrung mit Gott. Okay, next verse. Verse 6, if we say that we have fellowship, that is, a shared experience with God, and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Das ist jetzt Vers 6, wenn wir sagen, dass wir eine Gemeinschaft, also eine geteilte Erfahrung mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Vers 7. But if we walk in the light, as he himself is in the light, we have fellowship with one another. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. We have a shared experience. Dann haben wir diese geteilte Erfahrung. And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller And that's Sünde. Our shared experience. Und das ist unsere geteilte Erfahrung. That's what we all have in common. Das ist das, was wir alle gemeinsam haben. That the blood of Jesus cleanses us all from all of our sin. Dass das Blut von Jesus uns von aller Sünde freiwäscht. And that is the basis of our fellowship. Und das ist die Grundlage unserer Gemeinschaft. Wow, we are a special people, a privileged people. Wow, wir sind ein besonderes oder privilegiertes Volk. This should have a direct effect upon the culture that we have as a community. Das sollte einen direkten Effekt auf die Kultur haben in unserer Gesellschaft. We are all cleansed of all of our sin. Wir sind alle gereinigt von all unserer Sünde. As we confess it. Sobald wir sie bekennen. And as it occurs, we confess it. Und sobald sie auftritt, bekennen And wir sie. We are a cleansed people. Und wir sind ein gereinigtes Volk. This is the basis of our fellowship. Und das ist die Grundlage unserer Gemeinschaft. If we say we have no sin, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, we are deceiving ourselves. So betrügen wir uns selbst. And the truth is not in us. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Even as I speak. Selbst dann, also während ich noch rede. It's very difficult to have fellowship. Es ist sehr schwer, Gemeinschaft zu haben with self-righteous people, mit selbstgerechten Menschen, which people who think they don't sin. Mit Menschen, die denken, dass sie nicht sündigen. They live to not sin. Sie leben dafür, nicht zu sündigen. And the problem is that they commit the greatest sins. Und das Problem ist, dass sie gerade die größten Sünden begehen. Because the greatest sin of all is self-righteousness. Weil die größte Sünde ist die Selbstgerechtigkeit. And self-righteousness always results in judging other people. Und Selbstgerechtigkeit führt immer dazu, dass ich andere Menschen richte. Judging other people is the sin of all sins. Und das Richten von anderen Menschen ist die Sünde der Sünde. In Matthew chapter 7, in Matthäus Kapitel 7, the sin of judging other people is called the log in the eye. Wird diese Sünde des Richtens von anderen Menschen so als Pfahl im Auge beschrieben. Every other sin is a splinter in the eye, a speck in the eye. Alle anderen Sünden sind nichts weiter als so ein kleiner Splitter im Auge. But when you judge someone, aber wenn du jemanden richtest, you have a tree in your eye. Dann ist es so, als ob du so einen Baumstamm in deinem Auge hast. We don't live by establishing our own righteousness. Wir leben nicht dafür, um unsere eigene Gerechtigkeit aufzubauen. You can read Romans 9, du kannst die Römer 9 Romans durchlesen. 10, 11, Kapitel 10 und Kapitel 11. Du kannst da die Geschichte und mit Paulus seinen Kommentaren zur Geschichte Israels lesen. Trying to establish their own righteousness. Sie haben probiert, ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen. And therefore they were always looking down on the other nations. Und deswegen haben sie immer hinab auf die anderen Nationen geblickt. Story in Luke 18. Gibt es diese Geschichte in Lukas Kapitel 18? The Pharisee and the sinner, the tax collector. Der Pharisäer und der Zöllner. The Pharisee came der Pharisäer ist gekommen, into the temple, kommt in den Tempel and started thanking God. Und hat angefangen, Gott zu danken. Lord, I thank God, Adonai, Elohim, El Shaddai, I thank you, thank you, thank you, thank you. Ja, ich danke dir, ich danke, danke, danke dir. Praise thy holy name. Ich preise deinen heiligen Namen. That I am not like them. Dass ich nicht so bin wie die anderen hier. Praise your name. Ich preise deinen Namen. I'm not like them. Dass ich nicht so bin wie die anderen. Wow. You wonder how much of that. Und man wundert sich, wie viel davon in the DNA of Christians. Wie viel davon in der DNA von Christen steckt. Of church cultures. Von Gemeindekulturen. We are not like them. Thank wir sind nicht God. So wie die, Gott Thank sei Dank. God we are not like that church. Thank Danke God. Gott, dass wir nicht so sind wie diese andere Thank Gemeinde. Jesus, Danke, Jesus. Gott sei Dank sind wir nicht so wie diese Praise andere Gemeinde. Name, ich preise deinen Namen, Heiliger. Thank you, Lord, that I'm not like him. Danke, Herr, dass ich nicht Praise so bin wie er. Jesus. Ich preise dich, Jesus. That's all self-righteousness. Und das ist alles Selbstgerechtigkeit. That's all judging. Das ist alles Verurteilen. That's the worst kind of sin you can commit. Das ist die schlimmste Sünde, die du begehen It's kannst. The blindness of all blindness. Das ist die Blindheit der Blindheit. The basis of our fellowship. Die Grundlage unserer Gemeinschaft. Is the cleansing blood of Jesus Christ. Ist das reinigende Blut von Jesus Christus. And nothing else. Und nichts sonst. He cleanses us of all of our sin. Er reinigt uns von all unserer Sünde. And we are all helping each other to adjust to this truth. Und wir helfen einander, dass wir uns dieser Wahrheit gemäß verhalten. To enjoy the love, the joy and the peace that results from that. Dass wir uns erfreuen an der Freude, an der Liebe und an der Wahrheit, die daraus resultiert. But when I forget that that's the basis. Aber wenn ich vergesse, dass das die Grundlage ist. And I begin to think I'm doing pretty good now. Und wenn ich beginne zu denken, hey, ich mache es eigentlich ganz gut soweit. As soon as you think that, you begin to look down on someone. Sobald du das denkst, fängst du an, auf andere hinabzublicken. No matter how good you feel about your Christianity. Und egal wie gut du dich bezüglich deines christlichen Verhaltens fühlst. When you find yourself looking down on someone. Wenn du dich dabei erwischst, wie du auf jemand anderen runterblickst. And thinking those words. Und folgende Worte denkst. Thank you, Jesus, I'm not like. Danke, Jesus, dass ich nicht so bin. Did I just think that? Oh, habe ich das wirklich gerade gedacht? It should be a signal. Das sollte ein Signal sein. That I've departed from the basis. Dass ich mich getrennt habe von der Grundlage. And I need to repent. Und dass ich Buße tun muss. God, I am trying to establish my own righteousness here. Und sagen muss, Gott, es tut mir leid, ich probiere meine eigene Gerechtigkeit aufzubauen. I am nothing outside of your mercy. Ich bin nichts außerhalb deiner Barmherzigkeit. And Jesus said it so clear, without me, you're nothing. Und Jesus ist so klar darin, er sagt, also getrennt von mir seid ihr nichts. John 15:5, without me you can do nothing. Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts machen. Okay, let's continue. Where are we now? Verse 9, okay, we are now. Okay, verse 9. Vers if 9. We, if you look in the Greek, if we repeatedly confess our sins. Also im Griechischen steht da, wenn wir wiederkehrend unsere Sünden bekennen. That doesn't mean the same one all the time. Das bedeutet nicht, dass ich dieselbe Sünde immer wieder bekenne. It means all the ones that just seem to pop up. Sondern all diejenigen, die halt immer wieder auftreten. Oh God, I was so unkind again. Oh, Gott, ich war schon wieder so unfreundlich. Oh Father, oh boy, was I reactionary. Oh boy. Vater, habe ich da jetzt wieder überreagiert? Confess it. Just confess it. Bekenne es einfach. Gib es zu. He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us of all unrighteousness. So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. There's no fellowship outside of this. Und außerhalb davon gibt es keine Gemeinschaft. If someone is walking around, wenn jemand herumgeht, and they are living in their own righteousness, und sie in ihrer eigenen Gerechtigkeit leben, or living in denial, oder in Verleugnung, or rebellion against God, oder in Rebellion gegen Gott, there's no fellowship of the Spirit with them. Dann haben sie keine Gemeinschaft mit dem Geist. You just have contact and socializing with someone's personality. Du hast einfach nur Kontakt und verbringst Zeit mit deren Persönlichkeit. But the Holy Spirit is not radiating from them. Aber der Heilige Geist strahlt nicht aus ihnen. Or from you. Oder von dir. Fellowship in the Spirit. Gemeinschaft im Geist. Comes from being cleansed. Kommt davon, dass man gereinigt That's ist. That's the fellowship we have. We are the community of the cleansed. Das ist die Gemeinschaft, die wir haben. Wir sind die Gemeinschaft der Gereinigten. Praying for cleansing. Und um Reinigung zu beten. Should be as normal as yawning. Sollte so normal sein wie das Gähnen. Just blowing your nose. Oder die Nase zu putzen. Just wiping your face. Oder just, das Gesicht it's abzuwischen. A very normal thing. It's Ganz just normale Sachen. As normal as going to the toilet. Oder die Toilette just, aufzusuchen. It's very normal and there's no guilt. Und da gibt's keine Schuld dabei. How many people feel guilty because they went to the toilet? Wie viele Leute fühlen sich schuldig, wenn sie aufs Klo gehen? I feel I'm having such a bad day today. Ich glaube, ich werde heute so einen schlechten Tag haben. Warum ist es passiert? I've been to the toilet three times already. Ich war heute schon dreimal am Klo. I feel so bad. Ich fühle mich so schlecht. Nobody would think like that. Aber niemand würde sich Why so fühlen. Why should we think bad because we've failed? Warum sollen wir uns schlecht Again? Fühlen, weil wir wieder versagt haben? Confess it. Dann bekenne es. Okay, let's go to another fantastic verse. Schauen wir uns noch einen fantastischen Vers an. This is the basis of Paul's. This verse is the basis of Paul's theology. Dieser Vers ist die Grundlage von Paulus Theologie. In Romans chapter 4 he quotes this verse. In Römer 4 zitiert er genau diesen Vers. And he builds the Christian constitution on this verse. Und er baut diese christliche Verfassung auf diesen Vers auf. Verse 2, how blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity. Also Psalm 32:2, glückselig der Mensch, dem Jahwe die Ungerechtigkeit nicht zurechnet. Isn't that awesome? Ist das nicht großartig? Blessed is the man to whom the Lord is not going to count or reckon their sins. Also glückselig oder gesegnet ist der Mensch, dem Jahwe nicht seine Fehler oder Versagen zurechnet. James chapter 3. Jakobus 3. We all sin with the tongue. Wir alle sündigen mit der Zunge. If you can control your tongue, boy, you're a perfect man. Wenn du deine Zunge kontrollieren kannst, dann bist du ein vollkommener Mensch. But who can Aber wer control kann their das? Tongue? Wer kann seine Zunge kontrollieren? Egal wie schwer du es versuchst, du wirst irgendwann wieder versagen oder ausrutschen. Blessed is the man to whom the Lord will not reckon their sin. Glückselig der Mensch, dem Jahwe die Ungerechtigkeit nicht zurechnet. You stand before the Lord one day and you're fear and trembling, you're thinking, oh. Eines Tages stehst du vor Gott und du fürchtest dich und zitterst. And God says, relax. Und Gott sagt, hey, entspann dich. I don't remember anything. Ich erinnere mich an nichts. Let's just talk about what you did in me. Schauen wir uns einfach das an, was du in mir getan hast. Durch mich getan hast. Can I just ask a question? Dann kann ich kurz eine Frage stellen. Sure. Natürlich. All that stuff, all the failures and all the thoughts and attitudes and all die Sachen, all die Fehler, all die schlechten Einstellungen. You don't want to talk about it? Du willst nicht darüber reden? I can't even remember it, son. Mein Sohn, ich kann mich nicht mal dran erinnern. Don't you remember Psalm 32:2? Erinnerst du dich nicht an Psalm 32:2? Du bist ein gesegneter Sohn. And you just walk out of the throne room like in a daze. Und du gehst raus aus dem Thronraum. And your friend who's behind you says, "What happened?" Und totale Freude, und dein Freund hinter dir fragt, was ist passiert? I'm a blessed man. Ich bin ein gesegneter Mann. He didn't impute anything to me. Er hat mir nichts zugerechnet. Nothing. Nichts. Wow. But look at the key. Here's the key. Aber da kommt jetzt der Schlüssel. In whose spirit there is no deceit. Und in dessen Geist kein Trug ist. And the New Living Translation says, und die New Living Translation übersetzt es folgendermaßen. Whose lives are lived in complete honesty. Der sein Leben in kompletter Ehrlichkeit lebt. If you're struggling in areas, wenn du Probleme hast in bestimmten Bereichen, wherever they are, wo auch immer sie sind, and it seems hopeless, und es scheint hoffnungslos, your hope is to be completely honest. Dann ist deine einzige Hoffnung, dass du vollkommen ehrlich If you bist. Are completely honest, this is your verse. Wenn du komplett ehrlich bist, dann ist das dein Vers. And that's, go back to slide 4. Remember what Rick said. Erinnert euch daran, was Rick gesagt hat. This is day 11, being a best friend of God. Tag 11, der beste Freund Gottes zu God sein. God doesn't expect us to be perfect, but he insists on complete honesty. Gott erwartet nicht von uns, dass wir vollkommen sind, aber er erwartet, dass wir vollständig ehrlich sind. Okay, let's go to slide 12. Okay, here's our message today. Das ist unsere Botschaft für heute. In real fellowship, people experience number one, authenticity. In echter Gemeinschaft erfahren die Menschen Nummer eins Authentizität. If being cleansed by the blood is our basis, wenn die Grundlage ist, dass wir durch das Blut gereinigt sind, and God wants complete honesty, und Gott vollständige Ehrlichkeit will, and that's the basis of my life, dann ist das die Grundlage I'm meines never Lebens. Going to be perfect. Ich werde nie vollkommen I'm never sein. Going to be sinless, ich werde nie sinnlos sein. As far as my behavior. Was mein Verhalten never angeht. Going to be perfectly sinless. Ich werde nie vollkommen sinnlos sein. But I can be completely honest. Aber ich kann absolut ehrlich sein. And that's what God's looking for. Und danach sucht Gott. And that complete honesty transfers over to our fellowship. Und diese komplette Ehrlichkeit, die transferiert sich in unsere Gemeinschaft. That complete honesty with God flows over into our relationships. Diese vollständige Ehrlichkeit mit Gott fließt über in unsere anderen Beziehungen. Now what if we were a church culture? Was wäre, wenn wir eine Gemeindekultur hier haben, that was judgmental, die richtend ist? Then people become professional, dann werden die Menschen professionell darin, hypocrites, also professioneller Heuchler. Because they're so afraid of being judged. Weil sie so sehr Angst davor haben, gerichtet zu werden. They put the masks up. Dass sie dann eine Maske vors Gesicht halten. And this is why policing the church is not from God. Und deswegen ist es nicht von Gott, wenn man so die Gemeinde kontrolliert. Policing. Oder wie Polizei kontrolliert. We've had people. It just takes one or two. Also wir haben solche Leute gehabt und da braucht es nur ein oder zwei. One or two policemen just walking around. So ein, zwei Polizisten, die herumgehen. You know what it's like? It's like a fly in the soup. Und das ist genauso wie eine Fliege in der Suppe. Yeah, it just takes one fly. Und es braucht nur eine Fliege. One fruit fly in the soup. Eine Fruchtfliege in der Suppe. And you don't want to eat it. Und du willst es nicht mehr essen. One hair, one little hair. Ein Haar. Can be a little dog hair. Es kann ein Hundehaar or sein. Maybe a rat hair. Oder ein Rattenhaar. I had a friend who went to India. Ich hatte einen Freund, der ging nach Indien. And they were really hungry. Und die waren sehr hungrig. And they waited a long time for the food to come, and finally the food came. Und sie haben lange gewartet, bis das Essen gekommen ist, und endlich ist es gekommen. And it was looked really good, smelled really good. Und es hat gut ausgeschaut, es hat gut gerochen. And he said to his friend next to him, "Don't eat it." Und er sagte seinem Freund neben ihm, "Hey, iss das nicht." What are you crazy? Was bist du verrückt? He says, "Trust me, don't eat it." Nein, vertrau mir, iss das nicht. He says, "I am so." He said, "Don't eat it. Trust me." Aber ich bin don't so. Nein, iss es nicht. Vertrau after mir. They left. Nachdem sie gegangen sind. He said, "Why?" Warum? He said, "I could see right into the kitchen." Und der andere hat gesagt, ich habe direkt in die Küche and sehen können. The rats were on the table eating out of the food. Und die Ratten waren eben auf den Tischen und haben direkt von dem Essen genascht. The fly in the ointment. Die Fliege in dem Öl. That's Ecclesiastes 10:1. Das ist Prediger 10:1. The fly in the ointment. Diese it only Fliege takes im Öl. A few police officers to destroy a church culture. Also es braucht nur so ein paar Gemeindepolizisten, um eine Gemeindekultur zu zerstören. You have to stop them. Und ihr müsst sie aufhalten. Because they're a fly in the ointment. Weil sie eben wie eine Fliege in dem Salbungsöl sind. If we have people what if everybody's policing? Was wäre, wenn jeder von uns Polizist spielt? It causes a culture of hypocrisy. Dann produziert das eine Kultur der Heuchlerei. There's a famous preacher, I don't want to mention his name. Also gibt's einen ganz bekannten Prediger, und ich möchte seinen Namen nicht sagen. He's always preaching with Bill Hybels. Der predigt immer mit Bill Hybels. And he talks about this all the time. Und er spricht immer darüber. He had an affair. Er hatte eine Affäre. Just one time, he was the pastor of a big church in Boston. Er war in Boston der Pastor einer großen Gemeinde. And he had a one instant affair. It was he doesn't know what happened. It just happened. Er hatte so eine ganz kurzzeitige Affäre. Er weiß nicht, wie das passiert ist. Es ist einfach geschehen. And he was so taken back. Und das hat ihn so ashamed of himself. Aber so zurückgeworfen. Er war so, also hat sich so sehr für sich geschämt. He privately went to the elders. Dass er privat zu den Ältesten gegangen ist und es bekannt hat. You know what they did? Und weißt du, was sie getan they haben? Exposed him and they fired him. Sie haben ihn bloßgestellt und haben ihn gefeuert. Just like that. Einfach so. Do you know what that causes the next person to do? Weißt du, was das für die nächste Person bewirkt? And every person in the congregation? Und jede Person in der Versammlung? So, this is what they do. Ah, so gehen die damit um. And it causes a culture of dishonesty. Das bewirkt oder bringt hervor eine Kultur der Unehrlichkeit. Und jeder von denen wird eine professionelle religiöse Person. Da kommt der Pastor, setzt die Maske auf. How you doing? I'm doing great. Wie geht's dir? Mir geht's gut. He's gone. Er ist weg. There's a cartoon. There's a cartoon. Da gibt's diesen Cartoon. That has the pastor and his wife driving home from church. Wo der Pastor und seine Frau von der Gemeinde nach Hause fahren. Pastor has a big smile on. Der Pastor hat dieses breite Lächeln and im Gesicht. The wife says to him, und die Frau sagt zu ihm, "Hun, you can stop smiling." Schatz, du kannst aufhören zu lächeln. We're not in church anymore. Wir sind nicht mehr in der Gemeinde. It's really funny. I'll find it for next week maybe. Also ich probiere es zu finden für nächste Woche. Okay, back to the slideshow. So number one. Authenticity. Nummer 1, Authentizität. Now look at James 5:16. This is so awesome. Schauen wir uns Jakobus 5:16 an. This famous verse. Dieser ganz bekannte Vers. Confess to one another, therefore, your faults. Bekennt einander die Vergehungen. This is the Amplified. Your slips, your false steps, your offenses, your sins. Also das ist jetzt die Amplified Version. Also da, wo du ausrutscht, wo du falsche Schritte gehst, deine Angriffe und deine Sünden. And pray for one another that you may be healed. Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. This does not mean das bedeutet nicht that I go confessing my sin to other people. Dass ich meine Sünde andauernd anderen Menschen bekenne. The word confess is the word homologeo. Das Wort confess im Griechischen ist homologeo. Which means to admit. Das bedeutet, gib es zu. Homologeo, same word. You agree. Homologeo, dasselbe Wort, du gibst das zu. Which implies, du stimmst überein. Implies that somebody said something to you. Was impliziert, dass jemand dich auf etwas aufmerksam you're gemacht hat. Agreeing with somebody also jemand sagt dir etwas und du stimmst about dann überein faults, über deine Fehler. Which means it's directly involved with another person. Was bedeutet, dass da eine andere Person direkt involviert ist. Someone comes late again for the meeting. Jemand kommt wieder zu spät zum Treffen. They come in the room, oh, I'm sorry, I'm late. Sie kommen in den Raum und sagen, es tut mir leid, ich bin zu spät. Again. Schon wieder. What does it say here? Aber was sagt es hier? What's the response? Was ist die Antwort darauf? Is this, is it something I can pray for? Ist das etwas, für das ich beten kann? It's so powerful. Is there something I can pray for? Gibt es da etwas, für das ich beten kann? I'm sorry I'm late for the music practice. Es tut mir leid, dass ich wieder zur Probe zu spät gekommen bin. It's okay. Das ist in Ordnung. But is there something I can pray for? Das ist schon in Ordnung, aber kann ich für etwas beten? What do you mean? Was meinst du? Well, this is the second, third, fourth time you've been late. Das ist das zweite, dritte oder vierte Mal, dass du zu spät kommst. Und das hat einen Einfluss auf das ganze Team. Something I can pray for? Gibt es da etwas, für das ich beten kann? Well, actually, eigentlich I stay out too late. Bleibe ich zu lang auf. Actually, my priorities are wrong. Eigentlich sind meine Prioritäten falsch. Actually, it's just carelessness. Eigentlich bin ich einfach unachtsam. I'm just a lazy person. Ich bin einfach eine faule Person. My family was like that. Yeah, can you pray for me? Meine Familie ist so. Kannst du dafür beten? Sure, let's pray. Natürlich, lass uns dafür beten. That's what this verse is. Das bedeutet dieser Vers. It's all about being authentic. Es bedeutet, authentisch zu sein. It's all about helping someone to be authentic. Es bedeutet, jemandem zu helfen, dass er authentisch sein kann. I'm sorry I was unkind. Es tut mir leid, dass ich unfreundlich war. It's okay. Ist schon in Ordnung. Something we can pray about? Gibt es etwas, für das wir beten können? I'm sorry I was so reactionary. Es tut mir leid, dass ich da so überreagiert habe. Or, oder, hey, why are you so reactionary? Hey, warum reagierst du da so? I'm sorry. Es tut mir leid. I'm sorry I'm so reactionary. Es tut mir leid, dass ich da so überreagiere. Something we can pray about? Können wir für etwas beten? Isn't that so powerful? Wäre das nicht so kraftvoll? It's involving somebody. Das heißt, ich involviere jemanden. You've hurt somebody. Du verletzt. Hey, why du hast von jemandem was gehört. Why are you talking to me like that? Also du verletzt jemanden und du fragst, wirst gefragt, warum redest du so mit mir? I'm sorry. Es tut mir leid. Was I? Yeah, you were kind of rude. Ja, du warst irgendwie sehr rüpelhaft. I'm sorry. Es tut mir leid. And then you say to the person, und dann sagst du zur Person, something I can pray for? Gibt es etwas, für das ich beten kann? Well, yeah, actually. Ja. My family situation is not the best. Eigentlich ist meine Familiensituation nicht die beste. I don't want to get into details, but can you pray for me? Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber kannst du für mich beten? We don't have to expose our dirty laundry. Wir müssen jetzt nicht unsere Dreckswäsche bloßlegen. I don't want to know your sins. Ich möchte nicht deine Sünden don't wissen. Come to me and say, I confess my sin. You know what I thought last night? Ich möchte nicht, dass du zu mir kommst und sagst, hey, ich möchte dir meine Sünden bekennen. Weißt du, woran ich letzte Nacht gedacht habe? The most damaging thing, das, was den meisten Schaden anrichtet. Someone comes to me and says, jemand kommt zu mir und sagt, I just have to confess what I've been thinking about you. Ich muss dir bekennen, was ich über dich gedacht habe. I don't want to know. Ich möchte es nicht wissen. Because if you tell me what you were thinking about me, I'll tell you what I was thinking about you. Weil wenn du mir sagst, was du über mich gedacht hast, sage ich dann dir, was ich über dich gedacht Someone habe. Someone said that to me once. They came up to me and they said, you know, I just have to confess. Jemand hat das mal zu mir gesagt und ist zu mir gekommen und gesagt, hey, ich musste was bekennen. I said, that's nice. Ich habe gesagt, das ist nett. Do you know what I was thinking about you? Weißt du, was ich über dich gedacht habe? What if I start confessing things that I think about you right now? Was wäre, wenn ich jetzt anfange, Dinge zu bekennen, die ich über like dich gedacht idiot, habe? Like du bist you're insensitive. Du bist unsensibel. Like you're stupid. Du bist irgendwie dumm. No wisdom, du hast keine Weisheit. Immature, du bist unreif. You're unkind. Du bist unfreundlich. Should I just dump on you right now? Soll ich das alles auf dich draufwerfen? I don't want to know your sin. Ich möchte deine Sünde nicht wissen. The only time that you have to confess, das einzige Mal, wenn du mir was bekennen musst, is actually not even confess, it's just admit. Ist nicht einmal bekennen, es ist einfach nur, dass du es zugibst. Is when someone is indicating to you that you've hurt them. Das ist einfach, wenn dir jemand das sagt, dass du sie verletzt hast. Hey, what are you doing here? Whoa. Hey, was machst du da? Whoa, what are you doing? Was machst du? Oh, I'm sorry. Oh, es tut mir leid. Hey, you're just kind of running me over here. I'm actually leading the team. Hey, du hast mich da irgendwie überfahren. Ich leite dieses Team. You're just kind of taking over here. Und du hast da einfach die Führung übernommen. Now, what's the worst that could happen? Was wäre das Schlimmste, was passieren kann? That's not true. Nein, das stimmt nicht. Das habe ich nicht gemacht. Just living in denial. Einfach in Verleugnung zu leben. Instead of agreeing. Stattdessen du da zustimmst. I'm sorry, did I do that? Dann sagst du, ah, das tut mir leid, habe ich das echt gemacht? I feel bad. Nein, das tut mir jetzt leid. Don't feel bad. Fühl dich nicht schlecht. Is there something I can pray for? Gibt es etwas, für das ich beten kann? Actually, yeah, this has been a problem my life, my whole life. Ja, jetzt wo du sagst, ist eigentlich schon das ganze Leben lang mein Problem. Well, let's pray. Dann lass uns beten. And you know what it says in the second part of the verse? Und weißt du, was es im zweiten Teil des Verses sagt? And the prayer of an effectual man is powerful. The prayer of a righteous man is powerful. Dass das Gebet eines gerechten Mannes kraftvoll ist, so mächtig when ist. I do this, I'm a righteous man. Also wenn ich das mache, bin ich ein gerechter right? Mann. Can I pray for you? Darf ich für dich beten? Puts me right in the category of a righteous man. Das bringt mich direkt in die Kategorie eines gerechten Mannes. Instead of judging someone. Stattdessen ich jemanden richte. Okay, let's go to the next part. I don't think we're going to get through this, but in real fellowship, people experience mutuality. In echter Gemeinschaft erfahren Menschen Gegenseitigkeit. Römer 1:12. Paul says. Sagt Paulus. That I may be encouraged together with you while among you. Das ist aber, mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte. Each of us by the other's faith. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist. Both yours and mine. Sowohl euren als auch meinen. You know, I've gone to lunch with all kinds of people in Vienna, all kinds of leaders and pastors. Also ich war schon mit allen möglichen Arten von Leitern und Pastoren zum Mittagessen in Wien. There's two individuals in particular. Ah, da gibt's zwei bestimmte Menschen. When we sit for lunch for 2 hours. Als wir uns zusammengesetzt haben zum Mittagessen für 2 Stunden. They want to know anything about me. Nothing. Die wollten nichts über mich wissen. They just talk and talk and talk and talk and talk and talk. Sie reden und reden und reden und reden. And I just listen and listen and I try to learn something. Ich höre weiter zu. That's a nice book. You reading that book? That's great. Okay. Mache ich so Notizen. Das ist ein gutes Buch. Das gelesen. Das oh, that's good. You do that in your church? That's nice. Ah, du machst das in der Gemeinde. Das ist gut. Das schreibe ich mir auch. 2 hours later, I haven't said a word. 2 Stunden später habe ich noch kein einziges Wort gesagt. Not a word. Kein einziges Wort. They are not interested at all. Die haben absolut kein Interesse. Anything I know. Über irgendetwas, das ich weiß. And our church is like so much more dynamic than their church. Und unsere Gemeinde ist so viel dynamischer als ihre Gemeinde. I've been here so much longer than them. Ich bin schon so viel länger dabei but als for sie. Some reason, aber aus irgendeinem Grund just absolutely not interested in anything about my life or anything I know. Haben sie absolut kein Interesse in meinem Leben oder irgendetwas, was there's ich weiß. No mutuality. Da gibt's keine Gegenseitigkeit. There's no exchange. Da gibt's keinen Austausch. Just a one-way thing. Das ist einfach so eine Einbahn. And that ruins fellowship. Und das zerstört die Gemeinschaft. Why would I want to have lunch with them again unless warum, I want to learn something from someone who's got less experience? But warum sollte ich mich wieder mit ihnen zum Mittagessen treffen, außer ich will etwas von jemandem lernen, der weniger Erfahrung hat als ich? But I still can learn something. Aber ich kann immer noch was daraus but it's, lernen. It's discouraging. Aber es ist entmutigend. Why do I want to sit with someone who has no interest in me at warum all? Will ich mit jemandem zusammensitzen, der absolut kein Interesse I mean, an mir even hat? If it was 5%, that would be okay. Selbst wenn es nur 5% but gewesen nothing, wäre. There's zero, there's aber da war no nichts, interest. Das war null, kein it's, Interesse. It's like a blindness. Das ist so wie Blindheit. We have to have mutuality. Wir brauchen Gegenseitigkeit. There needs to be an exchange. Da muss es einen Austausch geben. And when you're with people, wenn du mit Menschen and you bist, have a very powerful personality, die vielleicht eine sehr kräftige Persönlichkeit haben, give them a chance. Dann gib ihnen die Chance. Ask a question. Stell eine Frage. How are you doing? Wie geht es dir? Sometimes we're really excited about what we're doing. Manchmal sind wir so richtig aufgeregt oder begeistert von dem, if was wir tun. If you get me talking about the cellar, I'm going to talk for an hour. Wenn du mich über den Keller reden lässt, dann rede ich eine Stunde durchgehend. And we have to stop ourselves and say, hey. Aber wir müssen uns selbst stoppen. I've talked enough about myself. What about you? Aber ich habe jetzt genug über mich selbst geredet. Wie geht's come dir? On, let's play some ping pong here. You come on, come komm, on, spiel come ein bisschen come on. Tischtennis. And remember this. You can only be intimate with a limited amount of people. Und denk daran, du kannst immer nur mit einer bestimmten Anzahl an Menschen so intim sein. We have fellowship. We are in the fellowship. Wir sind in der Gemeinschaft. Means we're all cleansed by the blood of Christ. Das bedeutet, wir sind alle gereinigt durch das we Blut Christi. We all appreciate each other. Wir schätzen uns gegenseitig. But you're not going to have really deep fellowship except with a small group. Aber du hast keine wirklich tiefe Gemeinschaft außer mit einer kleinen Gruppe. If you have 12 people in the group, wenn du 12 Menschen in dieser Gruppe hast, one or two are going to say nothing. Dann sind da ein, zwei Leute dabei, die nichts it needs sagen. To be smaller. Dann muss es kleiner sein. Eight people. Acht my Leute. Wife and I have people over. We think eight is max. Wenn meine Frau und ich Menschen zu uns einladen oder Leute zu uns einladen, dann sagen wir immer die Hauptgroß, also because die größte Anzahl sind acht Leute. With more than that, someone is not going to get a chance. Weil mit einer größeren Gruppe ist einer dabei, der keine it's Chance not hat. Be mutual. Dass eben Gegenseitigkeit just stattfindet. Sit there and listen the whole night. Der wird einfach nur da sitzen und die ganze Nacht zuhören. We have to purpose to make it mutual. Aber wir müssen das beabsichtigen, dass da Gegenseitigkeit come on. Ist. We haven't heard from you yet. Come on. Komm, wir haben von dir noch nichts gehört. Sag etwas. Sag irgendwas. And this is how we cultivate fellowship. Und so kultivieren wir Gemeinschaft. But the basis of it aber die Grundlage davon ist is the blood of Jesus Christ. Das Blut Jesu Christi. That's what puts us all on the same ground. Das bringt uns alle auf dieselbe Ebene, auf denselben Boden. We are the redeemed. Wir sind die Erlösten. We're the cleansed ones. Wir sind die Gereinigten. And if we confess our sin, und wenn wir unsere Sünden bekennen, we walk in the newness of life. Dann gehen wir in dieser Neuheit des Lebens. And we share that with others. Und wir teilen das mit anderen. I think we have to finish the rest of it next week. Also wir müssen es hier aufhören und der Rest kommt nächste Woche. Okay. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you this morning. Danke für heute Morgen. For the blood of Jesus Christ. Für das Blut Jesu Christi. It cleanses us. Dass es uns reinigt. And we can feel it. Wir können es fühlen. We can experience the peace. Wir können den Frieden erfahren. Experience the joy. Die Freude erfahren. Of mercy. Der Barmherzigkeit. Of newness of life. Und die Neuheit des Lebens. Of your presence. Deiner Gegenwart. Because of your grace. Wegen deiner Gnade. And maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier. You've never started a relationship with Jesus. Du hast noch nie eine Beziehung mit Jesus angefangen. You know him. Du kennst ihn as a historical figure. Als eine historische Person. As a religious figure. Oder als eine religiöse Figur. You may even believe in him. Vielleicht glaubst du auch an ihn. But have you ever invited him into your life? Aber hast du ihn jemals in dein Leben eingeladen? Have you ever said, Lord, forgive me? Hast du jemals gesagt, Herr, vergib mir? All of my faults. All meine Fehler. And be the Lord of my life. Und sei der Herr meines Lebens. I invite you into my life. Ich lade dich in mein Leben ein. Be my Lord. Sei mein Herr. And my Savior. Und mein Retter. If you've never done that, wenn du das noch nie getan hast, let's do it this morning. Dann mach es heute Morgen. And today will be your spiritual birthday. Und heute wird dein geistiger Geburtstag sein. Pray this prayer. Sprich dieses Gebet. God in heaven, Gott im Himmel, and forgive me. Vergib mir. Of all the selfish things I've done in my life. Von all den selbstsüchtigen Dingen in meinem Leben. All the hurtful things I've done. All diese verletzenden Dinge, die ich getan habe. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. Can you say those words? Kannst du diese Worte aussprechen? God, forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. See, Jesus died on the cross for us. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. He took our place. Er hat unseren Platz eingenommen. That should have been our death. Das hätte unser Tod sein sollen. And yet it would not have saved us. Und doch hätte es uns nicht gerettet. He did it for us. Aber er hat das für uns getan. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören. Let's pray just one more time. Lass uns noch einmal beten. Jesus, I pray for people here who don't experience fellowship on a regular basis. Jesus, ich bete für die Menschen, die nicht Gemeinschaft regelmäßig erfahren. Our church is too big to experience fellowship at services. Unsere Gemeinde ist zu groß, um Gemeinschaft oder diese Gemeinschaft in den Gottesdiensten zu erfahren. And so that's why we have life groups. Deswegen haben wir Life Groups. Jesus, I pray that people would that you would put together life groups where everybody has the chance to be authentic and to experience mutuality with each other. Jesus, deswegen bitte ich dich, dass du Life Groups formst, wo Menschen die Gelegenheit haben, authentisch zu sein und Gegenseitigkeit zu erfahren. That we could all experience the health and the healing that comes when we are in fellowship in a small group. Damit wir alle die Gesundheit und auch die Heilung erfahren können, die durch diese Life Groups oder kleinen Gruppen zusammenkommt, entsteht. Father, I also pray for people here who don't have a good Christian friend. Und Vater, ich bete auch für Menschen hier, die keine guten christlichen Freunde haben. That you would make them seek out a friend. Dass du ihnen hilfst, einen Freund zu finden. And that you would provide that friend. Und dass du diesen Freund für sie findest, bereitstellst. A person they can call when they need help, a person that can pray with them. Eine Person, die sie anrufen können, wenn sie Hilfe brauchen, und eine Person, die für sie betet. Holy Spirit, I ask for divine connections that you would place in this body. Heiliger Geist, ich bitte dich für göttliche Verbindungen, die du hier in diesem Leib entstehen lässt. Take away fears, take away walls. Nimm bitte die Furcht weg oder auch Wände. That we've experienced maybe because of disappointment. Die wir vielleicht erfahren haben wegen Enttäuschungen. For some people it's a new start. Für manche Menschen ist es ein Neuanfang. God, I need fellowship. Gott, ich brauche Gemeinschaft. Just be honest. Sei einfach ehrlich. Thank you, Lord, for providing for all of us. Danke, Herr, dass du für uns alle sorgst. It is your purpose, it is your will. Es ist deine Absicht und es ist dein Wille. Amen. Amen.